Einheit 6. Orientierung. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Das Bild an der Wand? Ja, das Bild an der Wand. Die Bücher im Regal? Ja, die Bücher im Regal. Das Büro in der zweiten Etage? Ja, das Büro in der zweiten Etage. Mit der U-Bahn zur Arbeit? Ja, mit der U-Bahn zur Arbeit. Das Hotel in der Bahnhofstraße? Ja, das Hotel in der Bahnhofstraße. Die Wohnung in der Bachstraße? Ja, die Wohnung in der Bachstraße.